إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبقشفستا wir haben alhamdulillah letzte Woche leider keinen Unterricht machen können wegen meinem Internet. Und davor ist es ausgefallen, weil wir Probleme hatten mit dem Internet. Aber Alhamdulillah, jetzt haben wir das Problem gelöst. Ich bin beim neuen Anbieter. Alhamdulillah, läuft alles gut. Und wir können ohne Probleme starten. Falls es Probleme gibt, einfach unten im Chat könnt ihr schreiben, ohne euch anzumelden. Einfach ein Username eingeben und schreiben bi'idhnillahi ta'ala. Fragen könnt ihr euch merken, aufschreiben und nach dem Unterricht inshallah stellen. Wir haben schon mit der Behandlung des schwachen Imans angefangen, mit der Heilung des schwachen Imans haben wir schon angefangen, also die Methoden, mit denen wir uns unseren schwachen Iman behandeln können. Erstens hatten wir gesagt, über den Koran nachsinnen und den Koran auch praktizieren. Und zweitens haben wir gesagt, dass wir uns über Allah subhanahu wa ta'ala's Gewaltigkeit nachdenken, bewusst werden, damit diese Sache unseren Iman stärkt. Und ich möchte mich gleich schon im Voraus entschuldigen. Ich habe wahrscheinlich heute irgendwas im Hals. Subhanallah. Deswegen dieses Kratzen und so weiter. Bitte entschuldigt mich, liebe Geschwister. Inshallah, nehmt ihr mir das nicht übel. Subhan al-Malik. Ich brauche wahrscheinlich ein bisschen Wasser, aber noch ein bisschen Geduld, dann haben wir es geschafft, inshallah ta'ala. Tayyib, wir fangen direkt an, damit es nicht so lange dauert. Der dritte Punkt, die dritte Möglichkeit, die dritte Methode, die wir hier nennen werden, um seinen schwachen Iman zu heilen, um seinen schwachen Iman zu stärken, ist das Streben nach islamischem Wissen. Talibul Ilm. Ja? Wenn du ein Talibul Ilm bist, ja? Wenn du auf dem Weg bist, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'alas Wissen, ihn selbst, seinen Propheten, seine Religion zu erkundschaften, zu erforschen, ja? Du bist ein Talibul Ilm, du bist auf dem Weg, dir Wissen einzueignen. Und ich meine damit richtig Wissen eineignen. Ja? Und hier ist auch gemeint, sich richtiges Wissen aneignen, die alles verlassen und nur auf Allah subhanahu wa ta'ala's Weg sind, um da zu studieren und zu lernen. Denn nur diejenigen, die Wissen haben über Allah und seine Religion und den Propheten sallallahu alaihi wasallam, können Allah richtig fürchten. Allah sagt im Koran, A'udhu billahi min shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Das heißt, Allah fürchten von seinen Dienern nur die Gelehrten. Oder besser gesagt, am besten fürchten jene Allah, die Wissen haben. Ja, die Gelehrte sind, Ulama sind. Diejenigen, die Wissen haben und diejenigen, die kein Wissen haben, sind in der Glaubensstärke nicht gleich. Und sie werden niemals gleich sein. Kann denn jemand, der Einzelheiten der islamischen Scharia kennt, die Bedeutung und die Erfordernisse der beiden Glaubensbekenntnisse, der Shahada begriffen hat, die Regeln von der Shahada begriffen hat, so wie sich der Begebenheit bewusst ist, die sich nach dem Tod ereignen wird, die Versuchung nach dem Grab richtig kennt, die furchterregende Ereignisse am Ort der Versammlung, am Tag, am jüngsten Tag, die unerträgliche Lage dort oder den Genuss vom Paradies, die Strafe von der Hölle, wenn der all diese Sachen weiß, detailliertes Wissen darüber hat, kann er gleich sein wie jemand, der nicht darüber weiß? Natürlich nicht. Kann denn jemand, der die Weisheit der islamischen Scharia in ihren Vorschriften über Halal und Haram verstanden hat, ein Faqih ist, jemand, der Urteile geben kann, jemand, der Fatwas geben kann, der detailliertes Wissen hat über die Sira vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die islamische Wissenschaft, wie jemand sein, der nichts darüber weiß? Natürlich nicht. Deswegen sind sie besser bei Allah subhanahu wa ta'ala und ihr Iman ist stärker bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jedes Mal, wenn sie sich Wissen aneignen, jedes Mal, wenn sie etwas lernen, sogar jedes Mal, wenn sie etwas wiederholen, das sie schon gelernt haben, das bei ihnen schon fest ist, und sie wiederholen das nur, steigt ihr Iman. Ihr Iman wird stark, gesund, kräftig. Subhanallah, möge Allah uns von ihnen machen. Alles, was jemand, der nicht über die Religion weiß, der es aus blinder Nachahmung macht, der kann nicht gleich sein wie jemand, der Wissen über seine Religion hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sind denn, er sagt, sag, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sag, sind denn etwa diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Natürlich nicht. Und das ist unser Punkt, liebe Geschwister hier. Dass jemand, der Wissen hat, über eine Sache nicht gleich sein kann, wie jemand, der kein Wissen hat. Deswegen fürchten jene, die Wissen haben über Allah, seinen Propheten und seine Religion, Allah subhanahu wa ta'ala mehr und haben einen stärkeren Iman. Und ebenso das Suchen nach dem Wissen, das Streben nach dem islamischen Wissen, das Streben nach dem Wissen von der Akhira führt dich dazu, dein Iman zu stärken, aus dieser Schwäche herauszukommen und Allah subhanahu wa ta'ala richtig zu fürchten. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Der vierte Punkt, liebe Geschwister, und das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht auch eine Lehre für uns, ist das regelmäßige Teilnehmen an Versammlungen, an denen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Ja? Oder an dem Wissen erwähnt wird, an dem man Wissen bekommt. Ja? Das hängt natürlich mit dem dritten Punkt zusammen. Die Teilnahme an den Versammlungen zum Gedenken Allahs. Und es gibt mehrere Gründe dafür, weshalb diese rechtschaffene Tat zum Ansteigen des Glaubens führt. Dazu gehören, während der Versammlung wird Allah häufig erwähnt. Ja? Subhanallah. Während der Versammlung wird Allah häufig erwähnt. Und wenn in einer Versammlung Allah häufig erwähnt wird, dann ist diese Versammlung gesegnet und jeder, der daran teilnimmt, ist gesegnet und sein Iman steigt automatisch. Denn die Barmherzigkeit bedeckt die Teilnehmer, die innere Ruhe kommt auf sie herab, die Engel umgeben sie, die Engel umgeben sie und Allah erwähnt sie bei ihm, bei dem Höchsten, subhanahu wa ta'ala. Und er sagt zu den Engeln, schaut mal, diese meine Diener erwähnen mich. Und er erwähnt euch, jeden Einzelnen gerade im Moment, mit Namen bei seinen Engeln und ist stolz auf euch. Er zeigt den Engeln stolz seine Diener und vergibt ihnen seine Sünden nach der Versammlung, nach dieser Versammlung. Und diese Sache wurde in einem Hadith erwähnt. Und dieser Hadith ist eigentlich auch bekannt. Er sagt, لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده سبحان الله. Das ist ein langer Hadith, nur ein Teil davon. Er sagt, Leute, wenn Leute zusammensitzen, um Allah zu gedenken, dann kommen auf sie Engel herab und umgeben sie. Sie umhüllt die Barmherzigkeit und die innere Ruhe, As-Sakina, eine Ruhe, und As-Sakina ist mehr als Ruhe, kommt auf sie herab, Allah sendet auf sie As-Sakina herab und وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Das ist das Gewaltigste. Und Allah erwähnt sie bei denen, die bei ihm sind. Und mit ihm sind die Engel Und ihr werdet gerade erwähnt, und jeder, der in einem Majlis von Wissen sitzt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, in dem islamisches Wissen erwähnt wird, wird bei Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dich. Stell dir das mal vor, lieber Bruder, liebe Schwester. Du sitzt gerade hier und du hörst meinem bescheidenen Unterricht zu. Ha? Du als bescheidene Person, nur um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir dadurch ein bisschen Wissen gibt und deine Sünden vergibt. Und Allah persönlich erwähnt deinen Namen. Subhanallah. Stell dir das mal vor. Allah erwähnt deinen Namen. Er sagt so und so, Muhammad, Ahmed, Aisha, Fatima, ha, die sitzen gerade da, schaut mal. Und die erwähnen mich. Guck mal, was für tolle, Subhanallah. Wenn einem da keine Gänsehaut, das einem nicht Gänsehaut beschert, dann weiß ich auch nicht. Subhanallah. Und auch ein ähnlicher Hadith wird überliefert von Sahal ibn Handala, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Majtama'a qawmun ala dhikrin, fatafarraqu anhu, illa qila lahum qumu maghfuran lakum." Er sagt: Es gibt kein Volk. Das gibt keine Leute, die sich versammeln, ja, und sie gedenken Allah und sie gehen auseinander, außer dass zu ihnen gesagt wird, erhebt euch, es wurde euch vergeben. Subhanallah. Das heißt, nach dieser Sitzung, die wir jetzt gerade haben, nach dieser Versammlung, die wir haben, ja, wir werden abschließen mit unseren Worten und dann werden die Engel zu uns sagen, ja, steht auf, euch wurde vergeben. Subhanallah. Subhanallah. Und inshallah werden wir diesen Paradiesgarten, den wir jetzt führen, jeden Freitag weiterführen. Inshallah ta'ala. Auch wenn es nur zwei Leute sind, auch wenn nur eine einzige Person kommt, die in diesem Paradiesgarten sitzen will, dem wird vergeben und dem wird Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und wenn ihr diese Freude teilen wollt, dann teilt sie, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala mit euch noch mehr teilt im Paradies. Und Ibn Hajar, Rahimahullah, sagte, mit dem Gedenken Allahs ist das regelmäßige Ausführen von rechtschaffenen Handlungen gemeint. Subhanallah. Schaut mal, was Ibn Hajar sagt. Er sagt, mit dem Gedenken Allahs ist das regelmäßige Ausführen von rechtschaffenen Taten, von rechtschaffenen Handlungen gemeint. Gleich, ob sie verpflichtend oder empfohlend, mustahab sind. Wie beispielsweise das Rezitieren von Koran, das Lesen von Hadithen oder das Erwerben von islamischen Wissen. Und das ist in Fath al-Bari nachzulesen. Das sagt Ibn Hajar. Subhanallah. Und das ist eine sehr schöne Meinung. Das heißt, wenn du eine Tat immer wieder tust, sei es Pflicht oder Nafila, freiwillig, ja, dann ist das damit Gedenken Allahs gemeint. Und das ist auch richtig, weil wenn du betest, erwähnst du Allah. Wenn du Koran liest, erwähnst du Allah. Wenn du Dhikr machst, erwähnst du Allah. Wenn du Qiyamul Layl machst, erwähnst du Allah. Wenn du fastest, erwähnst du Allah. Wenn du nach Wissen suchst, erwähnst du Allah. Subhanallah. Ein anderer Hinweis dafür, dass Versammlungen, in denen Allahs gedacht wird, tatsächlich den Glauben stärkt, ist die Überlieferung, die bei Imam Muslim in seinem Sahih-Werk ist, in Sahih Muslim, von Hanzala al-Usaydi, rahimullah, berichtet wird. Hanzala, rahimullah, berichtete, erzählt, mir begegnete Abu Bakr und er fragte mich, und wir kennen diesen Hadith, hört zu, er fragte mich, wie geht es dir, Hanzala? Wie geht es dir, Hanzala? Ich antwortete, Hanzala ist ein Heuchler geworden. Er erwiderte, Subhanallah, was sagst du da? Ich sagte, wenn wir beim Gesandten Allah sind und er uns an die Hölle und das Paradies erinnert, so ist es, als ob wir sie mit unseren eigenen Augen sehen würden. Subhanallah. So waren die Sahaba. Und er sagt weiter, wenn wir aber vom Gesandten Allahs weggegangen sind, so beschäftigten wir uns mit unseren Ehefrauen, Kindern und unserem Lebensunterhalt und vergaßen dabei vieles. Ja, und unser Zustand änderte sich, meinte damit. Und Abu Bakr erwiderte, bei Allah, auch wir erleben das Gleiche. Also auch ich mache das Gleiche durch. Ja, Abu Bakr konnte diese Sache nicht fassen, denn er ist natürlich der beste Mensch nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, was? Mir passiert das auch. Was haben sie gemacht? Da gingen sie sofort zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und sagten, und sie sind bei ihm eingetreten. Da sagte Hanzala: Hanzala ist ein Heuchler geworden, o Gesandter Allahs. Der Gesandte Allahs fragt ihn: Was ist geschehen? Ich antwortete, also Hanzala antwortete: O Gesandter Allahs, wenn wir bei dir sind und du uns an die Hölle und das Paradies erinnerst, ist es so, als ob wir sie mit unseren eigenen Augen sehen würden. Und wenn wir von dir weg sind, beschäftigen wir uns mit unseren Frauen und Kindern und unserem Lebensunterhalt und vergessen dabei vieles. Ja? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist von Barmherzigkeit von Gesandten Allahs, er sagte: Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, würdet ihr fortwährend in diesem Zustand euch befinden. Fortwährend euch in diesem Zustand befinden. Welchen Zustand? Als ob sie wie beim Propheten wären, sallallahu alaihi wasallam. Als ob sie das Paradies und die Hölle sehen würden. Wenn sie diesen Zustand behalten würden, also hundertprozentiger Iman, was würde dann passieren, ja Rasulullah? Dann würden euch wahrlich die Engel die Hände schütteln. Das heißt, die Engel würden vom Himmel herabkommen oder diejenigen, die auf der Straße laufen, die wir nicht sehen. Sie würden euch die Hände schütteln. Ihr würdet die Engel sehen und die Engel würden euch sehen und sie würden euch Salamu alaikum sagen. Und was weiter noch? Wann, ja Rasulullah, wann? Wenn ihr im Bett liegt oder wenn ihr auf der Straße geht, subhanallah. Das heißt, wenn euer Iman immer gleich wäre, denn die Engel wären immer mit euch. Sie würden euch die Hände geben, als ob ihr schlaft, ob ihr im Bett seid oder im Wachzustand auf der Straße seid. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: Doch, o Hanzala, es gibt eine Zeit für dies und es gibt eine Zeit für das. Ja, schön gesagt. Es gibt eine Zeit für dies und es gibt eine Zeit für das. Und er sprach diese Worte dreimal. Ja? Es gibt eine Zeit für dies. Was meint er damit? Er meint, es gibt eine Zeit, in der wir uns versammeln, in dem dein Iman steigt, in dem du dich so fühlst, als ob das Paradies dir nahe wäre und als ob der Hölle nahe wäre, als ob du vom Höllenfeuer wegrennen wirst, weil du es siehst, und als ob du zum Paradies hinlaufen wirst, weil du es siehst. Und es gibt dir eine andere Zeit, wo du diesen Zustand nicht hast und wo du deine Sachen natürlich nachgehen musst. Und beides ist in Ordnung. Subhanallah. Die Gefährten, rahimahumullah, waren eifrig darauf bedacht, gemeinsam zu sitzen, um Allah zu gedenken. Sie pflegten dieses Zusammensitzen Glauben zu nennen. Dieses Zusammenkommen und Sitzen nennten sie Iman, Glauben. Ja? Und Mu'ad radiallahu an sagte zu einem Mann, als er ihn sah auf der Straße, er sagte ihm: Lass uns zusammensitzen und für einen Moment lang, was? Glauben, Iman haben. Subhanallah. Und das ist, was wir gerade machen. Wir sitzen gerade zusammen und wir glauben einen Moment lang. Wir stärken unseren Iman dadurch. Möge Allah uns unseren Iman heilen und stärken, inshallah. Tayyib, machen wir weiter. Der fünfte Punkt. Womit man seinen Iman heilen kann, seinen Iman stärken kann, ist viele rechtschaffene Taten verrichten und seine Zeit damit füllen. Und das ist eine Sache, die klar ist, aber die wir immer wieder vergessen. Wenn wir viele rechtschaffene Taten tun, und wir werden einige erwähnen, dann ist das eine Sache, die deinen Iman stärkt. Das ist eines der effektivsten Heilmittel gegen den schwachen Glauben. Es ist eine gewaltige Angelegenheit, die eine große und deutliche, erkennbare Wirkung auf die Steigerung oder auf dein Iman hat. Abu Bakr, radiallahu an, lieferte uns ein ideales Beispiel dafür. Als eines Tages der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, seine Gefährten Folgendes fragte. Er sagte: Man asbaha minkum al-yawm sa'iman. Er sagte: Wer von euch fastet heute? Da sagte Abu Bakr: Ich. Er fragte weiter: Wer von euch hat heute einen Totenzug begleitet? Abu Bakr sagte: Ich. Er fragte: Wer von euch hat heute einen Arm gespeist? Abu Bakr sagte wieder: Ich, ja Rasulullah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte dann: Wer von euch hat heute einen Kranken besucht? Abu Bakr antwortete ich. Daraufhin Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Es gibt niemanden, der all diese Taten miteinander vereint, also an einem einzigen Tag, sagen die Gelehrten, der all diese Taten an einem einzigen Tag vereint, außer dass er in das Paradies eingehen wird. Ja Allah, ja Allah, möge Allah uns von diesen machen. Die fasten, die an jedem Tag fasten und Leichenzug begleiten, einen Kranken besuchen und noch spenden. Wer von euch hat einen Armen gespeist? Abu Bakr hat gesagt, ich. Wer hat den Krankenbesuch? Ich. Wer hat Leichenbesuch? Ich. Wer hat gefastet? Ich. Subhanallah. Und der Hadith ist in Sahih Muslim überliefert. Und es gibt eine andere Sache, auch eine andere Überlieferung, wo es heißt, wer diese Sache macht, der wird von allen 8 Toren des Paradieses gerufen. Der wird von allen 8 Toren des Paradieses gerufen. Subhanallah. Wer diese 4 Sachen vereint. Aber es reicht schon, die Botschaft des Paradieses, wer diese Sachen vereint an einem einzigen Tag. Und so war Abu Bakr. Er wusste nichts davon. Und er hat diese Sachen vereint. Und subhanallah, es gibt sogar einen Da'if-Hadith, einen schwachen Hadith, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dieser Sache nach Fajr gefragt hat. Das heißt, die haben Fajr-Gebet gebetet und dann salam alaikum, ihr Tasbihat gemacht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sachen gefragt. Und wo dann Umar sagt, am Ende, ja Rasulallah, wer soll diese Sachen machen alle? Es ist doch erst nach Fajr. Ich wollte fasten, zum Fasten hat er gesagt, ich wollte fasten, aber ich habe heute nicht daran, ich konnte heute nicht irgendwie. Aber wie gesagt, dieser Hadith ist da'if, aber stärkt diesen anderen Hadith. Subhanallah. Aber wir sehen, wie Abu Bakr war. Und wir sehen, wie die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala für Abu Bakr war. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle, uns alle gemeinsam zu Leuten wie Abu Bakr machen, zu As-Siddiqin machen, zu den Leuten machen, denen er seine Gunst erwiesen hat. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, wen hat er seine Gunst erwiesen? Den Propheten. Und direkt nach den Propheten kommen As-Siddiqin. As-Siddiqin, jene, die Wahrheit, die wahrhaftig sind, die aufrichtig sind. Und danach kommen As-Shuhada erst, die Märtyrer, und dann As-Salihin. Subhanallah. Direkt nach den Propheten kommen die As-Siddiqin. Subhanallah. Möge Allah uns alle zu ihnen machen. Und die Tat. zu den rechtschaffenen Vorfahren gehörte auch Hammad ibn Salama. Möge Allah sich seiner erbarmen. Ja? Und Imam Abdurrahman ibn Mahdi sagte über ihn: Wenn zu Hammad ibn Salama gesagt würde, du wirst morgen sterben, so wäre er nicht in der Lage, noch mehr gute Taten zu verrichten, als er sowieso schon tut. Subhanallah. Subhanallah. Stellt euch mal vor, ihr kennt eine Person, wenn zu ihm gesagt werden würde, morgen wirst du sterben, hundertprozentig. Und diese Person, du wirst es übersehen, dass du kennst keine gute Tat, die er nicht gemacht hat. Ja? Es gibt keine gute Tat, die er noch mehr verrichten könnte, um sich auf den Tod vorzubereiten. Und so war Hammad ibn Salama. Subhanallah. Abdurrahman ibn Mahdi sagte über ihn, wenn zu Hammad ibn Salama gesagt worden würde, ja, du wirst morgen sterben, so wäre er nicht in der Lage, noch mehr gute Taten zu verrichten, als er sowieso ohnehin schon bereits tat. Subhanallah. Und diese Sache kann man in Siyar al-A'lam al-Nubala nachlesen. Es ist ein Riesenwerk über die Biografien der Gelehrten. Subhanallah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns viele rechtschaffene Taten segnen. Liebe Geschwister, die Grundregeln für rechtschaffene Taten, ja, es gibt Regeln für rechtschaffene Taten. Ja, und der Muslim sollte sich beim Verrichten von rechtschaffenen Taten auf folgende Punkte konzentrieren, oder er sollte darauf achten. Erstens, sich schnellstmöglich mit den rechtschaffenen Taten beeilen, ja, ohne sie aufzuschieben, ohne zu sagen, ich mache das morgen, ja. والله سبحانه وتعالى زاك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله زك وسارعوا und beeilt euch, rennt, eilt euch auf zur Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie der Himmel und die Erde ist. سبحان الله سبحان الله. Beeilt euch, rennt euch, wasari'u. Und er subhanahu wa ta'ala sagt, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal-ard. Subhanallah. Er sagt, eilt euch, seid die Ersten, sabiqu, beeilt euch, wetteilt um Vergebung von Allah und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist. Subhanallah. Subhanallah. Diese Verse sind einmal in Surah Ali Imran, Vers 133 und Surah Al-Hadid, also Surah 57, Vers 21. Naam. Die Bedeutung dieser Koran-Verse motivierte die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und spornte sie an, sich nach mehr rechtschaffen Taten zu beeilen. Imam Muslim, möge Allah sich sein erbarmen, überlieferte in Sahih Muslim von Anas ibn Malik, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Badr, als die Götzendiener zum Kampf sich näherten, sagte, und hört euch das an, er sagte, steht nun auf, um euch in ein Paradies zu begeben, das so breit ist wie die Himmel und die Erde. Subhanallah, sie bereiten sich auf einen Kampf vor, gegen die Kuffar, die Mushrikin von damals. Die Schlacht von Badr, und es ist bekannt, dass die Muslime da gewonnen haben. Alhamdulillah. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, steht nun auf, um sie zu motivieren, steht nun auf, um euch in ein Paradies zu begeben, das so breit ist wie die Himmel und die Erde. Schaut mal, die Sahaba, liebe Geschwister, schaut mal. Da fragte Umayr ibn al-Humaym al-Ansari, er sagte, O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, ein Paradies, das so breit ist wie die Himmel und die Erde? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Da sagte er, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der Gesandte Allahs fragte ihn, was hat dich dazu veranlasst, ausgezeichnet, ausgezeichnet zu sagen? Umayr antwortete, nichts weiter bei Allah, o Gesandte Allahs, außer, dass ich hoffe, zu seinen Bewohnern zu gehören. Guck mal, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, du gehörst gewiss zu seinen Bewohnern. Da nahm Umayr einige Datteln. Und Umayr, liebe Geschwister, der hatte frisch den Islam angenommen und er hatte kein einziges Rak'a gebetet. Und er war schon direkt in diesem Kampf dabei. Und Umayr nahm dann einige Datteln und fing an davon zu essen. Dann sagte er, Subhanallah, schaut mal, er wollte nur ein paar Datteln essen, weil der Kampf hat noch nicht angefangen. Da sagte er, würde ich am Leben bleiben, bis ich diese Datteln aufgegessen habe, so wäre dies wahrlich ein zu langes Leben. Allah, ja Allah. Diese Sachen, liebe Geschwister, die machen einen fertig. Was hat er gemacht? Er warf die Datteln weg, die er bei sich hatte, stürzte sich in den Kampf, bis er getötet würde. Fi sabilillah. Und der Hadith ist in Sahih Muslim, wie schon erwähnt. Subhanallah. Subhanallah, schaut mal, die Sahaba wurden zu einem Paradiesgarten gerufen, zum Paradies gerufen. Und sie empfanden es, eine einzige Datteln zu essen oder zwei, drei Datteln zu essen, zu einer langen Zeit. Sie hatten keine Lebenserwartung, so wie wir das haben. Auf dass sie diese Sachen hingeschmissen und zum Paradies hingeeilt sind. Subhanallah, mögen wir auch dazu hineilen. Subhanallah. Subhanallah. Und Musa a.s. Schaut mal, Musa a.s. Was er sagte. Er sagte, وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Er sagte, ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du zufrieden bist. Ich bin zu dir geeilt, damit du zufrieden bist. Subhanallah. Er hat sich beeilt, er ist hingerannt. Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte Zakaria Und seine Frau, indem er sagte, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Subhanallah. Er sagte, sie pflegten sich oder sie eilten in guten Taten oder sie pflegten in guten Taten sich zu beeilen und uns in Begehren, in Wunsch, in Begehren und in Ehrfurcht anzurufen, also anzuflehen, als Allah subhanahu wa ta'ala. Und so pflegten uns zu uns oder vor uns demütig zu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bedächtiges Vorgehen ist in jeder Angelegenheit einzuhalten. Pass mal auf, also bevor du eine Sache machen willst, ja, bevor du eine Sache machst, at-tu'addatu fi kulli shay, sagt er. Also, das bedeutet, wenn du eine Sache machen willst, dann sollst du erst nachdenken. Nicht einfach machen. Bedächtiges Vorgehen nennt man. Also, nachdenken, bevor du etwas tust. Dann sagt er, illa fi amalil akhirah. Außer in den Handlungen für das Jenseits. Da denkst du nicht nach, da zack, du rennst dahin, du beeilst dich in guten Taten. Subhanallah. Und gemäß einer anderen Überlieferung sagt er, at-tu'addatu fi kulli shay'in khair. Er sagt, das Nachdenken, bevor du eine Sache machst, in jeder Angelegenheit ist das khair, ist gut. Ha? Ist in jeder Angelegenheit gut. Ist jede Angelegenheit khair. Er sagt, illa fi amalil akhirah. Außer in der Angelegenheit des Jenseits. Subhanallah. Das heißt, eine Regel, erste Regel ist, dass wir uns beeilen sollen zu rechtschaffenen Taten. Wenn sie da sind, sollen wir sie sofort ergreifen, ohne sie aufzuschieben. Die zweite Regel ist, die Anbetung, die wir tun, beständig und ohne Unterbrechung zu verrichten. Ja? Nicht Qiyamul Layl anfangen und wieder aufhören. Das heißt nicht, liebe Geschwister, dass du nicht versuchen sollst. Also das heißt, du betest heute, morgen, übermorgen, schaffst nicht übermorgen. Du hast den Willen dazu, ja? Aber natürlich ist es besser, wenn du anfängst und nicht mehr aufhörst. Aber lasst euch nicht vom Shaitan einreden, dass er sagt, ganz oder gar nicht, entweder oder. Nein, nein, nein. Der Islam ist nicht so. Und der Islam ist nicht so gekommen. Stufenweise. Step by step. So sind wir. So ist der Islam. Einfach. Ja, und genauso, step by step. Deswegen, wenn du zum Beispiel anfängst, Qiyamul Layl zu beten, du machst nicht gleich 11 Rekka, 20 Rekka, 50 Rekka, 100 Rekka. Nein. Fang mit 1 Rekka an oder mit 3 Rekka. Ja, 3 Rekka hast du in 3 Minuten gebetet. Und wenn dein Ego zu groß ist, okay, fang mit 1 Rekka an. Kein Problem. Ja, bevor du schlafen gehst, bete 1 Rekka. Weil es ist das Beste, du hast 1 Rekka 365 Tage lang gebetet. Das heißt, 365 Rekka hast du zusätzlich gebetet als keins. Und wenn du dann genug Iman hast, betest du anstatt 1, 3 Rekka, 5 Rekka, 7 Rekka und so weiter. Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Punkt. Und wie in dem Hadith Qudsi, also in dem heiligen Hadith berichtet, und Hadith Qudsi, liebe Geschwister, nebenbei, ist, der Unterschied zwischen dem normalen Hadith ist, dass der Hadith Qudsi Worte von Allah subhanahu wa ta'ala direkt sind. Ja? Normale Hadith sind die Worte, ist eine Offenbarung von Allah, aber die Worte von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber Achtung, Hadith Qudsi ist alles, was nicht Koran ist, was Allahs Worte direkt sind. Das ist ganz wichtig. Und hört man, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Er sagt, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ. Er sagt, und mein Diener fährt fort mit guten Taten, ja, mit freiwilligen Taten, sich mir zu nähern, bis ich ihn liebe, subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von allen machen, von jenen machen, die er liebt. Und der Hadith ist im Sahih Bukhari. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, tabi'u bayna al-hajj wal-umra. Er sagt, lasst die Pilgerfahrt, also lasst der Hajj, die Umra, ständig aufeinander folgen. Ja? Also tabi'u al-hajj wal-umra. Bayna al-hajj wal-umra. Macht immer wieder Hajj und Umra, für diejenigen, die können natürlich. Ja? Und Alhamdulillah, es gibt Geschwister, die immer wieder Hajj und Umra machen können. Taten dicht aufeinander folgen zu lassen, bedeutet ebenfalls, sie beständig und regelmäßig auszuführen. Das ist ein wichtiger Grund. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den man beachten sollte. Wenn es darum geht, den Glauben zu stärken und die Seele nicht bis zum Stillstand oder dem Tiefpunkt zu vernachlässigen. Eine kleine Rechtschaffentat, die regelmäßig verrichtet wird, ist besser als eine große Rechtschaffentat, die dauernd unterbrochen oder unregelmäßig ausgeführt wird. Wie in dem Hadith, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, welche Tat ist bei Allah die liebste? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, die regelmäßige Tat, selbst wenn sie gering ist. Und der Hadith ist in Bukhari und sie ist von Aisha überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er eine rechtschaffene Tat verrichtete, sie stets beizubehalten. Ja? Und diese Sache ist in Sahih Muslim. Das heißt, wenn wir eine Tat machen, egal wie klein sie ist, und es ist wichtig für uns, sie ständig zu machen und sie beizubehalten. Der dritte Punkt, die dritte Regel ist Fleiß und Anstrengung im Gottesdienst. Fleiß und Anstrengung in der Ibadah. Die Behandlung des verhärteten Herzens darf keine vorübergehende Behandlung sein, liebe Geschwister, bei der sich der Glaube zwar für eine bestimmte Zeit erholt und steigert, doch schon bald wieder zur Schwäche zurückführt. Man kann das, ich nenne das mal so, Allahu alim, ich glaube, das hat bisher noch keiner so genannt, aber ich nenne es den Jojo-Effekt im Iman. Den Jojo-Effekt im Glauben. Ja, so wie man abnehmen will, und man ist dann nicht konstant, diese Sache. Was passiert? Du hast 10 Kilo abgenommen, du nimmst locker wieder 10, 15 Kilo zu. Wie nennen sie das? Jojo-Effekt. Und genau das gleiche kann mit deinem Iman passieren. Jojo-Effekt. Ja? Wenn du stärkst, aber du bleibst nicht dabei, kann ganz leicht dein Iman wieder sinken. Vielmehr sollte eine kontinuierliche oder fortlaufende Aufschwung des Glaubens erfolgen. Ja? Und dieser Aufschwung kann nur erreicht werden, wenn man fleißig in der Ibadah ist. Allah erwähnte an verschiedenen Stellen seines Buches großartige Beispiele über den unermüdlichen Fleiß, den seine nahestehenden Diener aufgewendet haben, und um ihn in dieser Sache zu dienen. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, Achtung. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht, dann muss man immer die Ohren spitzen. Ja? Er sagt, nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden, ehrbietig niederfallen und ihren Herren lobpreisen und sich nicht hochmütig verhalten. Ihre Seiten weichen von den Schlafstätten zurück. Sie rufen ihren Herren in Furcht und Begehren und geben von dem, womit wir sie versorgt haben. Subhanallah. Schaut mal. Wir nehmen diese Eier langsam. Er sagt, nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie ermahnt werden, was passiert? Erstens, ehrbietig niederfallen, also vor Ehrfurcht, mit Taqwa niederfallen. Kharru sujjada, subhanallah. Und was? Wasabbihu bihamdi rabbihim. Und sie ihren Herrn loben und lobpreisen. Sie sagen subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Und was noch? Wahum la yastakbirun. Und sie sind nicht hochmütig. Sie verhalten sich nicht hochmütig. Ja? Was ist noch ihre Eigenschaft? Wenn sie schlafen, ihre Seiten weichen von Schlafstätten zurück. Wenn sie schlafen, dann stehen sie auf zu Qiyamul Layl, und sie rufen ihren Herrn in Furcht und in Begehren an, und sie geben von dem, womit wir sie versorgt haben. Subhanallah. Möge Allah uns von ihnen machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, Und die Sura war gerade Sura 32, 15 bis 16. Und jetzt haben wir Sura 51, 17 bis 19, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten. Und sie gestanden an ihrem Besitz, dem Bettler und dem Unbemittelten, ein Anrecht zu. All diese Übersetzungen sind subhanallah immer komisch. Allah subhanahu sagt, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Das heißt, sie haben nur ganz wenig in der Nacht geschlafen. Wa bil ashari hum istaghfirun. Ja? Und sie haben in dem letzten Teil, im letzten Drittel der Nacht, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebetet. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Und in ihrem Besitz sahen sie ein Recht darauf, sahen sie ein Recht für den Fragenden und für den Bettler. Das heißt, sie haben sich selbst ihrem Besitz ein Recht eingeteilt, dass sie spenden müssen für Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Könnt ihr noch oder seid ihr schon platt? Machen wir noch ein bisschen, ja? Wir sind noch nicht ganz fertig. So wenigstens diesen fünften Punkt, was dazu gehört. Auf jeden Fall, das Lesen über den bewundernswerten Zustand unserer rechtschaffenen Vorfahren, über die Salaf und Salih, die es geschafft haben, Eigenschaften der wahren Dienerschaft zu erlangen, ist etwas, was einen mit Begeisterung erfüllt und den inneren Wunsch erweckt, ihre vorbildhaften Weise zu folgen. Und das sollten wir auch, liebe Geschwister. Hier, hört mal zu jetzt, hier sind einige Beispiele von den Salaf und Salih. Die Salaf und Salih pflegten jeden Tag, hört man zu, ein Siebtel des Korans zu rezitieren. Und die Sahaba wurden gefragt, es gab nicht damals die Einteilung, wie es heute gab. Ein Juz, ein Hizb, also 20 Seiten sind in den Kapiteln. Nein, nein, nein. Die Sahaba wurden gefragt, كيفَ تَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ? Wie lest ihr den Koran? Und sie sagten, نقرأ ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا und so weiter. Sie haben gesagt, wir lasen den Koran drei. Also dreier und fünfer und siebener und neuner und elfer und dreizehner und den Hizb al-Mufassal. Das heißt, sie haben die ersten drei Suren gelesen, dann danach die fünf, dann die sieben, dann die neun, dann elf, dann dreizehn und danach den Hizb al-Mufassal. Und die Gelehrten sagen, Hizb al-Mufassal ist von Surat al-Qaf bis zum Ende. Und allein die ersten drei Suren, Surat al-Baqarah, Ali Imran und An-Nisa, wie viel Kapitel sind das? Ich glaube sieben, siebeneinhalb, Subhanallah, sechs, sieben, Allahu alam, an einem Tag. Das war für sie normal, liebe Geschwister. Sie fliegten auch im Krieg und während der militärischen Feldzüge die Nachtgebete zu verrichten. Nicht nur wie wir, wenn wir irgendwas uns eine Belastung mehr trifft, sagen, okay, wenigstens ich lasse heute Nachtgebet weg. Nein, für sie war das Nachtgebet das A und O. Sie pflegten Allah viel zu gedenken und tief in der Nacht aufzustehen, um freiwillige Gebete zu verrichten. Selbst dann, wenn sie im Gefängnis eingesperrt waren. Sie stellten sich für das Gebet auf und beteten sehr, sehr, sehr lange. Tränen liefen ihnen über die Wangen. Sie dachten intensiv über die Schöpfung der Himmel und der Erde nach, die Milchschwester. Einer von ihnen legte sich gewöhnlich neben seine Frau ins Bett und tat so, als ob er schlafen würde. Genau wie es eine Mutter tut, die sich neben ihr Kind legt, um es einschlafen zu bringen. Sobald er bemerkte, dass sie eingeschlafen war, glitt er leise aus seinem Bett, um nachts freiwillig zu beten. Subhanallah. Schaut mal an diesen Iman. Er will nicht mal, dass seine Frau was mitkriegt von seinen guten Taten. Subhanallah. Ne? Sie teilten sich ihre Nächte auf, indem sie einen Teil in der Nacht zum Heil ihrer eigenen Seele nutzten und den anderen Teil mit ihren Familien verbrachten. So teilten sie ihren Tag und so teilten sie auch ihre Nacht auf. Ihre Tage füllten sie mit freiwilligen Fasten, Lernen und Lehren von islamischem Wissen, Teilnahme an Beerdigungen, Besuchen von Kranken, Erfüllen von Bedürfnissen aller Menschen und so weiter. In manchen Fällen vergingen mehrere Jahre, ohne dass sie jemals den Eröffnungstakbir zum Beginn des Gebetes in der Gemeinschaft verpasst hatten. Das heißt, und subhanallah, es gibt Geschwister, es gibt Brüder, und es gibt Muslime, es gibt Mu'minin, denen Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt hat, obwohl sie selbst behindert sind. Ha? Behindert, ich meine wirklich körperlich behindert. Sie verpassen kein einziges Eröffnungstakbir, wo der Imam sagt, Allahu Akbar, in der Gemeinschaft. Subhanallah. Und das ist eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gab einen, wo darüber berichtet wurde, und vielleicht kennt ihr das besser als ich, ein alter Mann in Medina, der kann nicht richtig laufen und seine Beine sind irgendwie komisch. 40 Jahre hat er nicht ein einziges Mal das Gebet in der Gemeinschaft verpasst. Und nicht nur das, er hat nicht ein einziges Mal den Eröffnungstakbir verpasst. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Ich kann nicht sagen, außer Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allah Musta'an, das ist eine gewaltige Sache, liebe Geschwister. Wenn ihr wüsstet, wie gewaltig diese Sache ist, wenn ihr wüsstet, wie gewaltig diese Sache ist, dass man allein wenn man schon schafft, 40 Tage, ja, gibt es laut einem Da'if-Hadith eine Riesenbelohnung. Ja, man wird vom Höllenfeuer entfernt, Paradies und so weiter. Aber dieser Mann hat 40 Jahre geschafft. Subhanallah. La ilaha illallah. Machen wir weiter. Die vierte Regel bei den guten Taten, liebe Geschwister, und das ist eine schöne Regel, ist die Seele nicht überlasten. Ja? Die Seele nicht überlasten. Dass man mit dem Gottesdienst, dass man mit der Ibadah beständig, regelmäßig und großen Fleiß verrichtet, bedeutet aber nicht, dass man die Seele quält in Ibadat und in einer Weise, so dass sich die Seele ermüdet und sich langweilt oder sie diese Sache hasst. Nein, vielmehr ist damit gemeint, dass man die Ibadah, die man erbringen kann, nicht unterbrechen kann und nicht unterbrechen oder lassen soll. Das heißt, wenn du eine Sache machen kannst, das heißt, du sagst, ich schaffe nicht 10 Rekka, ich schaffe nur 1 Rekka, mach das, denn das ist wichtiger, das ist besser bei dir, anstatt du ab und zu nur 10 Rekka schaffst. Nein, das ist besser für dich. Ja? Wann immer man bemerkt, dass die Seele Lust auf mehr hat, sollte man darin aktiver sein. Und wann immer man merkt, dass die Seele gegenwärtig träge und schwach ist, sollte man sich etwas zurückhalten. Und auf diesen Grundsatz wird in mehreren Hadithen, subhanallah, diese Sache ist in Hadithen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Er sagt, inna dina yusr. Er sagt, wahrlich, die Religion ist leicht. Walan yushaddada dina ahadun illa ghalaba. Er sagt, und niemand wird diese Religion streng machen oder in ihr übertreiben, ohne dass sie ihn überwältigt. Das heißt, wenn du deine Religion dir selber schwer machst und streng machst, ja, wie diese Leute, die sagen, ah, du musst tausendmal Subhanallah, tausendmal Alhamdulillah, die wisst, wie ich meine, diese Übertreiber, dann diese Sache wird dich überwältigen und du wirst diesen Zustand verlassen. Und dann sagt er, fasaddidu waqaribu. Er sagt, tu daha das Richtige im Mittelmaß. Ja? Also macht im Mittelmaß, übertreibt nicht, untertreibt nicht. Und was noch? Kommt den Verlangten so nah wie möglich. Das heißt, wenn du wenn du 11 Rekka beten willst, wir bleiben bei Qiyam al-Layl bei dieser Sache, ist eine gute Sache. Wenn du 11 Rekka beten Sunnah ist, dann fängst du mit einer an und du versuchst dich immer wieder dieser 11 Rekka zu nähern. Das heißt, du versuchst einmal 3, wenn das klappt gut ein Jahr lang, versuchst du 5, wenn das gut klappt ein Jahr lang, machst du 7. Ja? Wenn du siehst, okay, 7 ist jetzt die Grenze, bleibst du erstmal bei 7 paar Jahre, bis du mehr bekommst. Ja? Und gemäß einer Überlieferung, er sagt, Al-Qasta, Al-Qasta, Tabluru. Er sagt, folgt dem Mittelweg, dann erreicht ihr das Ziel. Ja? Wörtlich heißt es, die Absicht, dann erreicht ihr. Ja? Wörtlich heißt die Sache, die Absicht, dann erreicht ihr. Aber gemeint ist damit, haltet den Mittelweg ein, dann erreicht ihr das Ziel. Und die Hadithe sind beide in Sahih al-Bukhari. Und al-Bukhari erwähnt für ein Kapitel in seinem Werk eine wichtige Überschrift. Er sagt, Kapitel über das, was an Strenge im Ibadah verhasst ist. Kapitel über das, was an Strenge in der Ibadah verhasst ist. Darin erwähnt er diesen Hadith von Anas radiallahu an, berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betrat das Haus und sah dort zwischen zwei Masten gespanntes Seil. Er fragte, was ist das für ein Seil? Worauf man ihm antwortete, das ist das Seil von Zainab. Wenn sie im Gebet ermüdet, hält sie sich daran fest. Subhanallah, guck mal, die Sahaba, die haben sich gezwungen zum Qiyam al-Layl. Sie konnten nicht, ihr Leben war Qiyam al-Layl, subhanallah. Ha? Die haben gesagt, das ist das Seil von Zainab. Wenn sie ermüdet war im Qiyam al-Layl, hat sie sich daran festgehalten, damit sie weitermachen kann, sozusagen. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nein, bindet es los. Ihr sollt beten, solange ihr munter seid, solange ihr gesund seid, solange ihr fit seid. Und wenn jemand von euch ermüdet, dann soll er sich hinsetzen. Dann soll er sich ausruhen. Ja? Das heißt, Du sollst nicht übertreiben. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erfuhr, dass Abdullah ibn Amr ibn al-As die ganze Nacht im Gebet verbrachte und jeden Tag fastete, ohne einen Tag auszuruhen, guck, was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan? Verbot er ihm diese Vorgehensweise und erklärte ihm den Grund hierfür. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wenn du so verfährst, werden deine Augen tiefliegend und deine Seele erschöpft sein. Deine Augen tiefliegend. Tiefliegend, also dieser, Augenringe, genau. Weil du wirst ganz tiefe Augenringe haben, ist hier gemeint. Ja? Mit Augen tiefliegend. Und deine Seele wird ganz erschöpft sein. Und das sollen wir nicht tun. Ja, wir sollen nach dem Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehen. Wo er, als er sagte, ja, und ich schlafe und ich bete. Und ich heirate Frauen. Ja, und ich faste und ich esse. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Und so sollten wir auch sein, liebe Geschwister. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Haltet euch an das, was ihr zu leisten vermögt. Denn Allah, der Mächtige und Majestätische, wird eine Sache nicht müde, Achtung, bis ihr ermüdet werdet. Oder bis ihr müde werdet. Was bedeutet das? Wird Allah müde? Laut den Christen ja, laut dem Islam nein. Nein, wird Allah müde? Natürlich wird Allah nicht müde. Aber das bedeutet ja, wenn ihr müde werdet, wenn ihr aufhört, eine Tat zu tun, beziehungsweise wenn ihr müde werdet, eine Tat zu tun, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache nicht mehr annehmen, diese Sache nicht mehr als Tat aufzeichnen. Weil ihr dann über eure Grenzen geht, weil ihr übertreibt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiter: Gewiss, die Tat, die Allah dem Mächtigen und Majestätischen am liebsten ist, ist die regelmäßige Tat, selbst wenn sie gering ist. Selbst wenn sie gering ist. Und das sind wichtige Punkte, liebe Geschwister. Wir haben inshallah noch zwei Regeln, ja, zu diesem fünften Punkt. Es waren jetzt Regeln zum fünften Punkt, die wir aufgezählt haben. Ja. Der fünfte Punkt war viele rechtschaffene Taten. Wir hatten jetzt Regeln für rechtschaffene Taten. Für viele rechtschaffene Taten. Und ich denke, das ist sehr wichtig für diese Sache, damit man das richtig macht. Wir machen noch fünftens und sechstens, dann war es das inshallah mit den Regeln. Fünftens, fünfte Regel, um rechtschaffene Taten zu tun oder viele Taten zu tun, ist Nachholen der versäumten Ibadah. Nachholen der versäumten Ibadah. Umar ibn al-Khattab berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man nama an hizbihi أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. Na, und so waren die. Was bedeutet das? Er sagt, wer seinen nächtlichen Abschnitt am Koran oder einen Teil davon verschläft, zwischen dem Sonnenaufgang und dem Mittagsgebet lesen, dann wird es ihm so angerechnet, als ob er es in der Nacht gelesen hätte. Subhanallah. Der Hadith ist in An-Nasa'i und in Sahih al-Jami. Das heißt, wenn du nachts zum Beispiel deine täglichen Juz hast, deine täglichen 20 Seiten, die du liest, oder täglich sagen wir nur 5 Seiten, du stehst nachts auf, liest 3 Rekka, in diesen 3 Rekka, bittest 3 Rekka und in diesen 3 Rekka liest du Koran. Ja? 5 Seiten. Und jetzt hast du davon nur 3 Seiten geschafft, weil du zu müde bist. Dann, nachdem die Sonne aufgegangen ist, das heißt am Vormittag, hast du Zeit bis zum Dhuhr-Gebet, betest du nochmal vielleicht 1-2 Rekka und liest du diese 2 Seiten, dann ist es so, als ob du in der Nacht das gemacht hast. Subhanallah. Das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Aisha sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Gebet betete, dann behielt er es immer bei. Wenn ihm das freiwillige Gebet in der Nacht entging, weil der Schlaf oder der Schmerz ihn überwältigte, pflegte er es tagsüber in 12 Einheiten zu beten. Ja, also er betete diese Sache nach dem Sonnenaufgang, also zwischen Sonnenaufgang und Dhuhr-Gebet. Das heißt, wenn er nachts nicht geschafft hat, 11 Rekka zu beten, weil es einfach zu schwer war. Und das ist normal und das ist auch in Ordnung. Ja, das ist kein Problem. Wenn du mal zu müde bist oder du hast Schmerzen, du kannst nicht, dann hat er das nachgeholt. Aber. Und als Umm Salama sah, dass er, sallallahu alaihi wa sallam, zwei Gebetseinheiten nach dem Asr-Gebet verrichtete, fragte sie nach dem Grund. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hatte, zwischen Asr und Maghrib gibt es kein Gebet. Sagte er, o Tochter von Abu Umayyah, du hast mich nach den zwei Gebetseinheiten nach dem Asr-Gebet gefragt. Einige Menschen aus dem Stamm von Abd al-Qais sind zu mir gekommen und haben mich mit dem Angelegenheit beschäftigt, so dass ich nicht mit zwei Gebetseinheiten nach dem Mittagsgebet verrichtet habe. Also er hat zwei Rekka nach dem Dhuhr nicht gebetet. Das waren diese zwei Gebetseinheiten, sagte er. Das waren diese. Also er hat sie nachgeholt. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die vier Gebetseinheiten vor dem Mittagsgebet nicht betete, dann betete er sie nach dem Mittagsgebet. Und diese Überlieferung ist bei Tirmizi. Und der Hadith vorhin war in Bukhari. Tut mir leid, ich vergesse das immer zu erwähnen. Aber ich finde auch wichtig, dass man das immer erwähnt. Deswegen tue ich das, inshallah. Und der Hadith vorher mit Aisha war in Ahmed. Musnad Imam Ahmed. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die vier Gebete vor dem Mittagsgebet entging, holte er sie nach dem Mittag nach. Das hatten wir gesagt. So ist das ein Beweis. So sind diese Hadithe Beweis dafür, dass man das Verpasste nachholen sollte, wenn man sich in guten Taten beeilt. Und Ibn al-Qayyim nannte drei mögliche Weisheiten, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Monat Schaban, in dem wir uns noch befinden, noch eine Woche, im Monat Schaban, mehr freiwillige Taten zu fasten als in den übrigen Monaten. Ibn al-Qayyim sagt, die erste davon ist, dass er gewöhnlich drei Tage in jedem Monat fastete. Erster Grund ist, weil er fastete sowieso jeden Monat, in jedem Monat drei Tage. Womöglich wurde er mit Angelegenheiten beschäftigt, die ihn mehrere Monate von diesem Fasten abhielten. Deswegen sammelte er diese Tage und holte sie im Monat Schaban nach, weil es da mehr Belohnung gibt. Und das ist in Taghdib Sunan Abi Dawud zu finden. Und er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zog sich gewöhnlich in den letzten 10 Tagen des Monats Ramadan zur Anbetung in der Moschee zurück. Als ihm dies einmal aufgrund der unternommenen Reise unterging, also weil er eine Reise gemacht hat, hat er das nicht gemacht, zog er sich 20 Tage in der Moschee zurück. Er saß, er machte 20 Tage Etikaf. 20 Tage Etikaf. Habt ihr das verstanden? Also das mit den drei Möglichkeiten waren damit diese drei Tage Fasten gemeint. Und als Beweis hat er gebracht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal 10 Tage Etikaf nicht geschafft hat, weil er auf Reise war. Und im nächsten Jahr hat er dafür 20 Tage gefastet, so dass er Etikaf gemacht, so dass er diese Tage nachgeholt hat. Ja? So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam und so waren auch die Sahaba radiallahu anhum ajma'un. Der sechste Regel. Ist die Hoffnung darauf, dass die eigenen Taten angenommen werden und die gleichzeitige Furcht davor, dass sie zurückgewiesen werden konnten. Nochmal, die Hoffnung darauf, dass die eigenen Taten angenommen werden und gleichzeitig die Furcht davor, dass sie nicht angenommen werden. Nachdem man Fleiß und Mühe in Gehorsamkeit aufgebracht hat, sollte der Muslim stets fürchten, dass seine Taten trotzdem nicht angenommen werden. Aisha erzählte, radiallahu anha, ich fragte den Gesandten Allahs über folgenden Koranvers. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Das heißt, diejenigen geben, was sie geben, während ihre Herzen sich vor Ängstingen oder während ihre Herzen Angst haben, weil sie zu ihrem Herzen zurückkehren. Sie sagt weiter, sind damit jene gemeint, die Wein trinken und Diebstahl begehen? Schaut mal. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, o Tochter vom Siddiq, o Tochter von Siddiq, von Abu Bakr, vielmehr sind jene damit gemeint, die fasten und beten und spenden, und sie fürchten, dass ihre Taten nicht angenommen werden. Diese beeilen sich in guten Dingen, subhanallah. Und der Hadith ist in At-Tirmidhi und As-Silsala As-Sahiha von Sheikh Albani. Und Abu Darda sagte, Wenn ich mit Sicherheit wüsste, dass Allah ein einziges Gebet von mir angenommen hat, so wäre mir das viel lieber als das ganze Diesseits und alles, was darin ist. Denn Allah, der Vollkommene und Erhabene, sagt: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah sagt, Allah nimmt, wahrlich, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Subhanallah. Und wenn Allah diese Sache annimmt, dann bist du sicher im Paradies. Und das ist ein Zusatz von mir, nicht verwechseln. Subhanallah. Subhanallah. Möge Allah uns diese Sachen einnehmen. Und gleichzeitig darf man natürlich die Taten, die man gemacht hat, nicht geringschätzen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, würde man einem Mann von dem Tag an, an dem er geboren wurde, bis zum Tag, an dem er aufgrund seines hohen Alters stirbt, auf sein Gesicht schleifen. Also er kommt aus seinem Muttersleib raus und zack, sein Gesicht ist auf Bild, auf dem Boden. Er tut nicht essen, trinken, Toilette, gar nichts. Er betet nur, bis er alt wird, auf seine Stirn. Um das Wohlgefallen Allahs, des Allmächtigen, zu erlangen, so würde er diese Tat am Tag der Auferstehung als unbedeutend ansehen. Subhanallah. Subhanallah. Er würde diese Tat gering einschätzen, am jüngsten Tag. Aber im Diesseits sollst du die Taten nicht als gering einschätzen, besonders nicht, wenn andere sie tun. Aber du selbst kannst natürlich zu dir sagen, wenn du eine Tat getan hast, sagen, das war nicht genug. Und so sollte auch der Muslim sein. Wenn er eine Tat tut, dann sagt er, das war nicht genug. Er liest 20 Seiten Koran, sagt, das war nicht genug. Ich hätte mehr lesen können. Und so werden wir das wirklich am jüngsten Tag sagen. So werden wir das wirklich sagen. Subhanallah. Möge Allah uns vergeben. Subhanallah. Wir haben jetzt eine Stunde gemacht, liebe Geschwister. Wollt ihr weitermachen? Oder machen wir Schluss für heute, inshallah? Wollt ihr noch eine Methode wissen? Oder sollen wir, inshallah, auf heute Schluss machen? Und dann mit Fragen und Antworten machen. Was sagt ihr? Ihr könnt schreiben, ne, unten. Ich warte. Inshallah. Okay, da nichts kommt, dann inshallah ta'ala war es das für heute. Machen wir Stopp bi'idhnillah ta'ala. Wir haben jetzt insgesamt 5 Punkte aufgezählt. 5 Methoden und wir haben auch Regeln aufgezählt. Inshallah ta'ala kann man das alles nachholen auf hasanat.de. Und ich denke, das war's für heute. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn es